I'm deep down in my mind. Deep down, be ready what you find. Deep down, my sacrifice was another person of your kind. Deep down, torture in my mind. Deep down, are you ready what you find? Deep down, my last sacrifice was another person of your damn kind. Geschleiche durch die Straßen, wie hungrige Raubkatzen. Wenn der Mord am Himmel steht, versuch ich Beute zu fassen. Große, kleine Hoppen, verziel ich durch den Schatten. Auf meiner Tour erwarte keine Gnade, denn die Zeit auf deiner Uhr fängt mit den Zeigern an zu rasen. Ich hab die Beute direkt in mein Visier und bemerk, schleich ich hinter ihr mich langsam an. Bis der Zeitpunkt naht und ich zuschnappen kann. Ich beiße ins Genick, ganz wie ein Vampir. Schleif dich in die Ecke und labe mich an dir. Der Duft von frischem Blut, er steigt mir in die Nase. Während ich fresse, gerat ich in Ekstase. Meine scharfe Kralle gleitet sanft durch den Hals. Keine Gegenwehr gegen dämonische Gewalt. Wenn ich fertig bin, verschwind ich tief im dunklen Wald. Und keiner wird mich finden, bis ich mich erneut befreie. Was another person of your damn